aus Europa. Nachrichten. Um 12 Uhr mit Elke Küster. Guten Tag. Terrorwarnung in der Silvesternacht. Polizei in München kann keine potenziellen Attentäter lokalisieren. Flüchtlinge als Hauptthema. Niederlande übernehmen EU-Ratspräsidentschaft. Und Peter Preutz gegen Severin Freund. Skispringen in Garmisch bringt K.O.-Duell. Der Hauptbahnhof in München und der Bahnhof Pasing wurden in der Silvesternacht vorübergehend geräumt. Die Behörden hatten eine konkrete Terrorwarnung von ausländischen Geheimdiensten bekommen. Der Präsident der Münchner Polizei, André, gab am Vormittag eine Pressekonferenz. Er sagte, die Gefährdungslage ist jetzt wieder die gleiche wie vor der Warnung. Die in dem Hinweis enthaltene Tätergruppe sollte zwischen 5 und 7 Personen umfassen. Von etwa der Hälfte dieser Personen haben wir auch Personal übermittelt bekommen. Die intensiven Ermittlungen auf Bundes- und Landesebene führen dazu, dass wir über diese Personen keinerlei Erkenntnisse haben. Befürchtet wurde, dass die Terrormiliz Islamischer Staat Anschläge in München verüben könnte. Ein Fehlalarm war die Warnung aber nicht, sagt der Polizeipräsident. Der Hinweis war insgesamt so konkret, dass wir eben einfach nicht sagen konnten, da schauen wir drüber hinweg, sondern wir mussten entsprechend handeln. Und der Zeitverlauf 4 Stunden ist natürlich sehr, sehr sportlich. So konkret wie in München war die Terrorgefahr woanders nicht. Aber praktisch überall war Sicherheit ein großes Thema an Silvester. In London waren rund 3000 Polizisten im Einsatz. In Paris durften die Leute zum Beispiel am Eiffelturm noch nicht einmal Flaschen dabei haben. Auch auf der Silvestermeile in Berlin gab es strenge Kontrollen. Die Europäische Union wird stark auf die Probe gestellt. Das steht in einem Grundsatzpapier der niederländischen Regierung. Die übernimmt heute von Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft. Ganz oben auf die Liste für die nächsten 6 Monate setzen die Niederlande das Thema Flüchtlinge. Da gibt es tiefe Gräben in Europa. Der Niederländer Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission ist, sieht die Lage ziemlich kritisch. Ich will da ehrlich darüber sein. Das ist für das erste in mein. Ich will ehrlich sein. Das ist jetzt das erste Mal, seit ich die europäische Zusammenarbeit bewusst verfolge, dass ich glaube, die ganze Sache könnte tatsächlich scheitern. Es kommen so viele Dinge zusammen, die nicht nur mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu tun haben, sondern uns im Kern treffen, dass ich es eben nicht mehr für undenkbar halte, dass wir wieder die Konfrontation suchen, statt zusammenzuarbeiten. Wir die Konfrontation suchen, in Platz von der Zusammenarbeit. Zweiter Wettbewerb bei der Vierschanzentournee. Die Skispringer machen Station in Garmisch-Partenkirchen. Das Auftaktspringen in Oberstdorf hatte Severin Freund gewonnen. In Garmisch hat er die Qualifikation ausgelassen. Die gewann gestern der Slowene Peter Preutz. Am Nachmittag kommt es zum Schanzen-Showdown. Edgar Endres. Es ist wie immer ein kurzes Anstoßen ins neue Jahr gewesen, denn Severin Freund weiß, dass die Chance, weiter vorne zu bleiben, hervorragend ist, obwohl gestern Peter Preutz als Qualisieger prima in Schuss war. Doch auch Freund spielt mit allen Tricks. Mal die Quali auslassen und dann im K.O.-Duell auf Preutz zu treffen, macht nur einer, der richtig viel Selbstvertrauen hat. Freuen werden sich vor allem die 20.000 Zuschauer, die für ein volles Haus sorgen. Denn das direkte Duell dürfte schon am Neujahrstag alle elektrisieren. Auf der Autobahn 33 in Ostwestfalen hat es am frühen Neujahrsmorgen eine Massenkarambolage gegeben. Ein Mann kam ums Leben, 66 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Insgesamt waren 24 Autos in den Unfall bei Paderborn verwickelt. Laut Polizei war plötzlich eine Nebelwand aufgezogen. Und das Wetter wechselnd bewölkt und meist trocken. Höchstwerte am Neujahrstag zwischen 4 und 7 Grad. Morgen im Osten Deutschlands freundlich mit sehr kaltem Wind. Sonst mehr Wolken, Regen fällt aber kaum. Maximal 6 Grad. Das waren Nachrichten mit Elke Küster. Funkhaus, ja, Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Indigo. Buon anno, ich hoffe, Sie sind gut reingeschwebt ins neue Jahr, über die Schwelle getanzt von 2015 nach 2016. Ich bin Anna-Bianca Krause und ich habe Musik für Ihren Late Checkout bis 16 Uhr heute. Das ist ja ein Tag, da kommen manche erst sehr, sehr spät in die Pötte. Ich bleib da, bis alle wach sind. Willkommen! Oh, won't you hear me? Head up stone. What do you feel me? Got no gun. Is it 'cause you and I, we're not born in the same places? Not your end. Oh, please forget me, angry eyes. heart, I want your hate by my side. I see a reason to fight for some lies. What are you waiting to realize? No matter where you're from, no matter where you're from, no, no matter where you're from, show them we are one. Never let them make you down. Never let them make you. Never, never let them make you. Show them we are one. We care. We travel the world, seen different places. Our life from this love on the faces. So tell me, who can judge a man in the name of the nation? So tell me, who can judge a man in the name of the nation? So tell me, who can judge a man in the name of the nation? So tell me, who can judge a man in the name of the nation? Name of the nation, no matter where you're from, no matter where you're from, oh, no matter where you're from, show them we are one, never let them make me down, never let them make you, never, never let them make you, show them we are one, no matter where you're from, no matter where. Never let them make you down. Never let them make you. Never, never let them make you. Show them we are one. Ist das nicht genau die Musik, die man braucht, wenn die Party gestern bis heute gedauert hat? Das wirkt wie ein weiches Kissen, wenn Torguna spielen und Daoud Lachouman, der Mann mit der zärtlichen Reggae-Stimme, singt. Torguna von La Réunion. We are one, don't matter where you're from. Eine Botschaft an uns alle für 2016. Am 1.1., was tut man da, außer in den Seilen hängen? Man schaut nach vorne, neugierig, was kommt mir, was kommt uns entgegen? Und man schaut auch noch zurück auf das Jahr, das vergangen ist. Was wird bleiben, was wird anders? Eine Stimme, die ich sehr vermissen werde, das ist die von Victor Demé aus Burkina Faso. Er ist hierzulande völlig unbemerkt im September gestorben. Victor Demé, Mekaden. We have been in the neighborhood. We have been in the neighborhood. de buta CIA. Yo no me cae un y me cae a cororo. Mi beca de un y me cae a quiña. Yo no me cae un y la naya cororo. Mi beca de un y la naya quiña. Beca de yo, voy a de buta CIA. Oh yeah, the moon, I'll see ya. Oh Demé in Funkhaus Europa. Er hat eine außergewöhnliche Stimme und ein außergewöhnliches Leben hat er auch gehabt. 46 Jahre alt musste er werden, bis er 2007 sein erstes Album aufnehmen konnte. Das schlug dann allerdings so erfolgreich ein, dass er allein in Frankreich 40.000 Exemplare davon verkauft hat. Lange hat er allerdings nichts davon gehabt, denn 2015 ist er leider gestorben. Er hatte einen Malaria-Schub und ist auf dem Weg Weg zum Krankenhaus im Krankenwagen daran gestorben. Nicht nur ich mag das unglaublich, wie Victor de Mee gesungen hat, sondern auch viele seiner Kollegen haben ihn zu sich ins Studio und ans Mikrofon geholt. Auch Cantala, er stammt aus derselben Stadt wie de Mee in Burkina Faso, aus Bobo-Dioulasso. Und wenn die beiden singen, dann sind das gleich zwei, die unser Herz berühren. Cantala featuring Victor de Mee in Funkhaus Europa. Ambai Barala. Johnny Afoka nu te barala. Anu ye barala. Johnny Afoka nu te barala. Manake kura fola ye baba ni be ye bara ye imanake piano fola ye ni be ye bara ye foli bambila ladini lero foli bambila yala lady foli bambila kuma lero. fiction is true. Reckless the bond is when it blurs all the clues. Think of me in colors, the ones that don't exist. Like death in headwater, a purpose desists. Strange is a stranger, as reticent strives. True heart of DC, why won't you just die? Complicated, it's a little bit not simple at all. Suggest that you should run as fast as you can. I'm a little bit complicated. No, I won't always be true. Sweet adulation that blunders the mind. Allow this sensation to play tricks on your mind. Gentle a word is when it walks with the hand. But all of the fire get lost in the sand. Strange is a stranger as reticent strives. Too hard to deceive, why won't you just die? Complicated, it's a little bit not simple at all. I'm a little bit intoxicated, and I won't always get through. And if your love is somehow activated, I suggest that you should run. Happened to pass it, oh, I wanna trespass it too. It's a little bit complicated. When Airy met Fairy, intoxicated. Ich bin ein bisschen kompliziert. Besser also, du nimmst die Beine in die Hand und haust ab. Das singt Torun Egilsdottir, die blonde Sängerin mit den isländischen Wurzeln. Funkhaus Europa Indigo, Sachin Garcia singt auch von kaputtgegangener Liebe. Er ist ein Globetrotter in Sachen Musik und nimmt sich alles, was ihm gefällt, um es seinem Reggae und Ragamuffin unterzumischen. Aber auf Südamerika, da steht er ganz besonders. Das hört man auf seinem aktuellen Album auch wieder und ganz besonders. Da hat er aus dem kubanischen Klassiker Lágrimas Negras einen ganz soften Reggae gemacht. En el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones.

felicidad, je te pobli felici. Agrange you con you con el Genera. Et tu y a quoi la joie pondera. Tristesse en danse. Tristesse en danse. Tristesse en danse. Tristesse. Merci. Il ne pas de quoi. Ist das süß, wie sich die beiden gegenseitig bedanken. Dianne Warwick, damals 1964 noch ganz jung, 24 gerade mal. Sie hat gesungen mit Sascha Distel. Auch er noch ein fast Teenager und die begnadete Gitarre gespielt hat Baden Powell. Eine Live-Aufnahme war das. Das Video gibt's im Netz, das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Funkhaus Europa Indigo heute in der XL-Version bis 16 Uhr und alle Songs, die Sie hier von mir kriegen, die stehen auf der Playlist selbstverständlich. Funkhauseuropa.de, da auf die Indigo-Seite klicken und bam, haben Sie die Songliste vor der Nase. Und die Adresse funkhauseuropa.de, die brauchen Sie gleich auch noch, wenn Sie das Album gewinnen wollen, das ich heute verlose. Es ist ein Sampler für alle Frankophonen, ein Sampler mit frischen, jungen französischen Songs. Wir stürzen uns rein. La contorsionista, elle est sexy. Elle sait qu'elle est sexy. La contorsionista, elle est sexy. La contorsionista, elle est sexy. Elle sait qu'elle est sexy. La contorsionista, elle est sexy. Elle est la plus belle du cirque, elle sait. Elle est la plus souple de la troupe aussi. Elle te fait tourner la tête au premier essai. Juste en arrivant sur scène en monokini, tous les hommes bavent et les femmes sont jalouses. Elle t'éblouit grave, pas besoin de bagous. Son corps a du bagou, alors on la remarque. On la placarde sur les affiches dans les villes où on débarque. La contorsionniste, elle est sexy. Elle sait qu'elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. Elle sait, elle sait. La contorsionniste, elle est sexy. Elle mange peu pour garder sa taille fine. Elle travaille tout le temps, fait des exercices. Quand la lumière s'allume, t'es comme sur un trampoline. Elle t'a ravi le cœur avant que tu n'atterrisses. Elle sait parfaitement qu'elle a du pouvoir. Elle en use clairement, elle en use tous les soirs. Elle te manipule car elle a compris que ses jambes avaient plus de valeur que son esprit. La contorsionniste, elle est sexy. Elle le sait qu'elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. Elle est sexy, elle sait qu'elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. Elle se sent seule car on n'en veut qu'à ses talents. La foule s'est triperée pour lui embrasser les talons. Elle en profite. Elle en profite tant qu'elle est jeune, car un jour viendra où ses rides feront que plus personne ne la regardera. Elle se joue de tout sans scrupule. La contorsionniste est une vraie crapule, mais aussi malhonnête qu'elle est prise. Qu'elle est triste, elle est vide et ne veut que briller sur la piste. La contorsionniste, elle est sexy. Elle sait qu'elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. Mais elle ne finira pas la nuit sur ton matelas. La contorsionniste, elle est sexy. Elle sait qu'elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. Elle sait qu'elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. Mais elle ne finira pas la nuit sur ton matelas. La contorsionniste, elle est sexy. Elle sait qu'elle est sexy. La contorsionniste, elle est sexy. Et elle s'est servie de ça pour avoir tout ce qu'elle a. Jetzt wissen wir es, sie verdreht allen den Kopf, weil sie so sexy ist und so schön, die Frau, die als Schlangenmensch auftritt im Zirkus Cyrano featuring Carimouche la Contorsioniste. Das ist nur eines von 22 neuen, frischen, manchmal sehr wilden Chansons vom Sampler Le Tour 8, die der frankophile DJ Thomas Bonnet seit Jahren veröffentlicht, um uns auf dem Laufenden zu halten. Ich verlose la Compilation Française jetzt und sofort hier in Indigo. Sie brauchen mir nur eine Mail zu schicken über funkhauseuropa.de. Da schreiben Sie Ihre Adresse rein und ab funkhauseuropa.de für Le Tour 8. Manchmal klingt's anfangs gar nicht französisch, sondern wie bei Ashkai Le Saltambonk nach mexikanischer Revolution. Para cuando la vida. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Vive hoy. On abandonne et on renonce. On s'enlise et on s'enfonce, on s'enivre, on se défonce. Plus personne ne s'étonne, on se retrouve sans défense. On se jalouse et on s'envie. Vois à quoi désormais se résument nos vies. Du pain, des jeux et des grosses bagnoles. On se tire vers le bas quand nos idéaux s'envolent. De nos lâchetés, les rancœurs font leur lit. La parole est d'argent et les langues se délient. Prima la délation, celui qui balance. Celui qui consomme, consume son existence. Je suis pas sûr de vouloir faire comme tout le monde. Pas sûr de pouvoir m'accommoder les mauvaises ondes. La tête dans un bocal, le cerveau qui explose. C'est quand qu'on passe à autre chose. Dis-moi c'est pour quand le réveil. La chante, la main sur le cœur et la cocarde fringante. Mais malheur à celui qui sacrilège, voudrait pour de bon abolir leurs privilèges. Tout là-haut, dans leur tour d'ivoire, fiers comme les coqs qui font peine à voir. Le changement dans leur slogan, dans leur discours. Pour ce qui est du passage à l'acte, on verra ça un autre jour, c'est de la communication. On communie, on cautionne, comme ces escrocs que la foule ovationne. Ils s'étonnent de la montée de l'extrême, qui nourrissent au quotidien de leurs conneries suprêmes. Et nous, tous les soirs, on s'imagine en s'endormant que le petit prince des collines viendra nous parler doucement. Hey, il serait peut-être temps qu'on se réveille. Qu'on foute enfin leur foutu monde à la poubelle. S'évader par-delà les prisons de verre et les barreaux dorés. Celui qui a su garder une âme d'enfant, des étincelles plein les yeux, vivant. Celui qui sait fuir les conseils sensés. Celui qui fait sien les chemins déviés. Celui qui pense par lui-même. Celui qui aime, qui sait pleurer quand son cœur saigne. Yeah. Ashka, le Saltambank, Para quando la vida in Funkhaus Europa. Ein Chanson, das inspiriert wurde von einem Gedicht von Pablo Neruda. Haddadi Kadur, genannt Ashka, singt mit dem chilenischen Sänger Leon Pena Casanova. Das war der, der so ein bisschen nach Oper geklungen hat. Und die beiden fordern uns auf zu leben, jetzt und glücklich zu sein und jeden Tag etwas zu riskieren und vor allem zu reagieren, immer gleich auf das, was um uns herum passiert. Auch das ist ein Chanson, das man kriegt auf dem Sampler Le Tour 8. Ich finde, den muss man haben, wenn man sich für französische Musik interessiert. Das Label hat mir ein paar der Sampler gegeben und ich verschenke sie weiter. Es ist die erste CD, die Sie im neuen Jahr bei mir gewinnen können. Jede Mail, die ankommt, geht in die Verlosung. funkhauseuropa.de, das ist der Mailkontakt. funkhauseuropa.de. Good luck, bonne chance, viel Glück. Ein neues Album von Eric Truffaz steht an. Im Februar soll es rauskommen. Eine Single ist schon da und der Traum wandelt die Stimme von Rokia Traoré durch die Musik. The truth is that I never shook my shadow. Every day trying to trick me into doing battle. Calling out faker, only get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with the dumb mind with no defenses. Cut your defenses. If you can't stand or feel the pain, then you're senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside ya. Your darkness is shining. My darkness is shining. I have faith in myself. Truth. I've seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you chosen before you gon' die? I tell you about a secret I've been undermining. Every little line in this world comes from dividing. Say you're my lover, say you're my homie. Take my chain back, slit my throat, take a bath in my blood, got to know me. All out of my secrets, all of my enemies are turning into my teachers. Because light's blinding, no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in ourselves. I'm only loving, I'm only loving, that's what I'm trying to do, is only loving. I'm only loving the truth I'm loving. I'm only loving, that's what I'm trying to do, is only loving. I'm only loving the truth I'm loving. Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. Your darkness is shining, my darkness is shining. Vater Freddy, er bekommt im Januar in Dakar die Auszeichnung Mann des Jahres 2015 von OMAR. Das ist die Organisation Observatoire de la Musique et des Arts. Freuen wir uns für ihn, aber mal ehrlich, Funkhaus Europa wusste das ja schon ganz lange und hat Vater Freddy deshalb auch schon eingeladen aufzutreten, zum Beispiel bei Big Up, als sein Soloalbum noch gar nicht erschienen war. Jetzt ist er auch nominiert für eine Victoire de la Musique. Das sind die französischen Musik-Grammys. Wetten, da kriegt er auch einen. Bevor Vater Freddy sich aufgemacht hat, sein eigenes Ding zu machen, diese wunderbare Musik, die er fast nur mit Stimme und Body Percussion herstellt, war er einer der Rapper bei Dara G. Das war eine der wichtigsten Bands im Cine-Rap, im Hip-Hop made in Senegal. Ein Song von Dara G. Mal sehen, ob Sie Vater Freddys Stimme raushören aus den drei Rappern. Je n'aime pas d'être trahi, peut-être haï par une force qui m'est supérieure. En ces temps si périlleux, la chance fut fortunée, forcenée jusqu'à importuner ma force innée. Pourtant j'aimerais tant dîner, mais étant donné que la vie joue les têtes dures avec moi, y'a pas moyen, faut que je use alors de mes forts moyens. Pour moi y'a rien qui compte à part apaiser ma faim. Que mon fils grandisse si fier de moi et non de Lucifer. Pacte sel, car la vie est féroce. Abandonné sans le têter de nos ennemis, on devient fêle. Donner un pas durant ces années d'années. Obscur réalité, nos esprits sont enchaînés. On mord à l'hameçon, condamné à peiner. Sous nos pieds enfoncés, piège et obstacle. Le système développe tentation, ça est là. Satan nous guette. Si la vie n'est pas belle, la vie n'est pas belle. Quand je l'embellirai, mais comment? Par tous les moyens. vent qui aux promesses souffle s'éteint. Mon rêve en tant que rêve est qu'un jour je me lève haut, tel que le soleil se lève pour que s'achève mes malaises. Mais hélas, la vie est un bateau qui navigue sur un océan de bonheur et de malheur. Je sais que demain se forge maintenant par des maintenantes, mais avant faudra faire face. Un passé trop néfaste. Il faut la magie de l'esquive. Le compteur est à zéro pour une vie exquise. Mais je n'ai qu'une seule vie, y a pas d'excuse. Tout on s'en va, alors je reste sur mon qui-vive. La vie n'est pas belle, n'y est pas la mienne. Envie de mourir, envie de vivre, oui. Envie de vivre jusqu'à la mort. Envie de faire couler mon caramel à flot, de faire couler le miel. Thank you. zwei sich so langsam hineinsteigern in dieses Stück der Italiener Ludovico Einaudi mit seinem Piano und Balaké Sissoko aus Mali mit seiner Cora. 2003 sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Das war beim Festival Au Désert in der Wüste Malis. Und es war sofort klar, dass das keine Begegnung ohne Folgen sein würde. Nur wenige Wochen später sind der italienische Minimalist und der malische Chora-Meister zusammen ins Studio gegangen. Funkhaus Europa Indigo, ich gehe jetzt für ein paar Minuten aus dem Studio, während Sie die Funkhaus Europa Nachrichten kriegen. Ich bin Anna-Bianca Krause, bis gleich. Sind Schatzgräber, Perlentaucher und Kapitäne auf dem Dancefloor. Das Funkhaus Europa Sound System bringt die Meister der weltweiten Clubkultur nach Krefeld. Im Januar afrikanische Soundjuwelen von Rocky Marciano aus Amsterdam. Global Player. Der Funkhaus Europa Club. Am 2. Januar im Schlachthof Krefeld. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 13 Uhr mit Falco Puppe. Guten Tag. Terrorwarnungen in München. Polizei fährt Einsatz zurück. Flüchtlinge als Hauptthema, Niederlande übernehmen EU-Ratspräsidentschaft und Massenkarambolage bei Paderborn, ein Toter, fast 70 Verletzte. In München gilt nach den Terrorwarnungen von gestern weiter Alarmbereitschaft. Es könne keine Entwarnung gegeben werden, sagte Polizeipräsident André am Vormittag. Allerdings sei der Einsatz deutlich zurückgenommen worden. Derzeit seien noch 100 Beamte unterwegs. Die Bahnhöfe sind jedoch wieder freigegeben. Aus München Beate Posch. André betonte, es sei kein Fehlalarm gewesen. Bei einem so konkreten Hinweis habe man handeln müssen. Festnahmen gab es nicht, da nicht klar war, ob sich die von einem ausländischen Nachrichtendienst genannten Personen auch wirklich in München oder Deutschland aufhalten. Die mutmaßliche Tätergruppe habe demnach 5 bis 7 Personen aus dem Irak umfasst. Von etwa der Hälfte seien die Personalien bekannt. Informationen des Bayerischen Rundfunks zufolge soll gestern Mittag der erste Hinweis vom amerikanischen Geheimdienst gekommen sein. Dieser hatte offenbar auch die Namen der mutmaßlichen Täter übermittelt. So konkret wie in München war die Terrorgefahr woanders nicht. Dennoch war vielerorts Sicherheit ein großes Thema an Silvester. In London beispielsweise waren rund 3000 Polizisten im Einsatz. In Paris durften die Menschen zum Beispiel am Eiffelturm noch nicht einmal Flaschen mitbringen. Auch auf der Silvestermeile in Berlin gab es strenge Kontrollen. Die Europäische Union wird stark auf die Probe gestellt. Das steht in einem Grundsatzpapier der niederländischen Regierung. Sie übernimmt heute von Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft. Ganz oben auf der Liste für die nächsten 6 Monate setzen die Niederlande die Flüchtlingskrise. Bei diesem Thema gibt es tiefe Gräben in Europa. Der Niederländer Timmermans ist Vizepräsident der EU-Kommission. Er sieht die Lage ziemlich kritisch. Ich will da ehrlich drüber sein. Das ist für das erste in mein. Ich will ehrlich sein. Das ist jetzt das erste Mal, seit ich die europäische Zusammenarbeit bewusst verfolge, dass ich glaube, die ganze Sache könnte tatsächlich scheitern. Es kommen so viele Dinge zusammen, die nicht nur mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu tun haben, sondern uns im Kern treffen, dass ich es eben nicht mehr für undenkbar halte, dass wir wieder die Konfrontation suchen, statt zusammenzuarbeiten. Wir die Konfrontation suchen in Platz von der Zusammenarbeit. Auf der Autobahn 33 in Ostwestfalen hat es am frühen Neujahrsmorgen eine Massenkarambolage gegeben. Ein Mann kam ums Leben, 66 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. 24 Autos waren in den Unfall bei Paderborn verwickelt. Laut Polizei war plötzlich eine dichte Nebelwand aufgezogen. Zweiter Wettbewerb bei der Vierschanzentournee. Die Skispringer machen Station in Garmisch-Partenkirchen. Das Auftaktspringen in Oberstdorf hatte Severin Freund gewonnen. In Garmisch hat er die Qualifikation ausgelassen. Die gewann gestern der Slowene Peter Prehutz. Am Nachmittag kommt es zum Schanzen-Showdown. Edgar Endres. Es ist wie immer ein kurzes Anstoßen ins neue Jahr gewesen, denn Severin Freund weiß, dass die Chance, weiter vorne zu bleiben, hervorragend ist, obwohl gestern Peter Priots als Qualisieger prima in Schuss war. Doch auch Freund spielt mit allen Tricks. Mal die Quali auslassen und dann im K.O.-Duell auf Priots zu treffen, macht nur einer, der richtig viel Selbstvertrauen hat. Freuen werden sich vor allem die 20.000 Zuschauer, die für ein volles Haus sorgen. Denn das direkte Duell dürfte schon am Neujahrstag alle elektrisieren. Und das Wetter am Nachmittag. Teils freundlich, teils bewölkt und meist trocken. Höchstwerte im Osten Deutschlands um 4, sonst um 7 Grad. Morgen im Osten freundlicher, aber leichter Frost und sehr kalter Wind. Im Westen und Nordwesten morgen bewölkt und meist trocken, maximal 4 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten mit Falco Puppe. Funkhaus, ja, Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Indigo. Ein gutes Neues von mir und dem ganzen Funkhaus Europa-Team. Ich bin Anna Bianca Krause. Buongiorno. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Whoa, to come. There's no one. Don't you feel like I'm crying? Loneliness is such a waste of time. Einsamkeit ist so eine Zeitverschwendung. Den Song haben auch schon die Stones aufgenommen, aber er war der erste. Solomon Burke. Ich erinnere mich an einen der letzten Auftritte des großen Soul-Mannes und Predigers, wie dieser Koloss auf seinem Thron saß, mit einem Zepter in der Hand und einem dermaßen gutmütigen, gütigen Lächeln im Gesicht. Und wie er uns allen, die wir eng an eng gedrängt im Saal standen, mitten ins Herz gesungen hat. Cry to Me, das war einer der ersten Big Hits von Solomon Burke. Funkhaus Europa Indigo, ein paar Stunden begleite ich Sie durch dieses noch ganz frische Jahr. Sie können träge sein, faul, anlehnungsbedürftig und ich liefere die Musik zum Sweet Nichtstun. Isam featuring Nina Miranda, Agua Viva. Europa. Well, I'm just a blues singer. Tractor driver, truck driver. I was a disc jockey for a while. Sad stuff, because Pimp wouldn't want you to be all sad. Pimp would want you to celebrate life. That's one thing about Pimp C, man. He always wanted people to celebrate life and don't sit around waiting or wondering if you should or maybe. Just, you got to go for it, man, because you don't know how many days you got left on this planet. Niggas always ask me what the fucking trill stand for. Tell me if you ain't my nigga, what you shaking my head for? Mama put me out at only 14, so I start selling crack cocaine and codeine. Time to stack some paper, paper, how to do it. Quit thinking I'm a juvenile, but they don't know who they messing with. Yeah, my mama's only son, and I live every day, day, just like it's my last one. Everybody in their mama asking why, but I'm in the game, live by the game, and in the game I'ma die. And if I die, or should I say, if I go, bury me in home clock next to the come and go. Cause tomorrow ain't promised to me. The only thing promised to up is the penitentiary. So I'ma take care of my business on the smooth tip. Watch my back selling crack and pack two clips. And when you think about that, you say it'll be on. It's funny, one day you're here and the next day you're gone. Remember being eight deep off in Chucky crib, letting us act bad, not even caring what we did. When we lost him, I knew the world was coming to the end, and I had to quit letting the devil push me to a sin. My brother been in the pen for about 10, but now it look like he get out, I'm going in. So now I walk around with my mind blown in my own little zone, cause one day you're here, the next day you're gone. I'm a burger cause ain't enough light in the daytime. Smoke two sweets and so three chickens for the clock like nine. Big dough holder, my boulder, smolder on the PA pipes. AK loader as I can tow up city lights. Jackers be looking shite, shite, so I look shite back. Can't show no weakness, weakness, busters, get your life jacked. Man, it's a trip where I stay, especially for me. Them laws is trying to lock us up for the whole century. They gave my boy a dime and bought it 19. I wish that we could flip again and take a tight lean. My world a trip, you can ask Bumby, man, I ain't no liar. My man Bobo just lost his baby in a house fire. And when I got on my knees that night to pray, I asked God why he let these killers take my homeboy's gun away. Man, if you got kids, show them you love them, cause God just might take them home. Cause one day they here and baby, the next day they gone. Maybe the next day they gone. You know you've done me wrong, baby. motherfucking trail stand for? Tell me, and if you ain't my nigga, what you shaking my hand for? BB King is gone when he's playing. BB King's been gone in the world of the blues, just living in that ether for so long that he belongs to it. Much More Than a Song, das ist eine ganze Geschichte. Ein Mash-up, eine geniale Version von BB Kings The Thrill Is Gone in Funkhaus Europa mit Beats unterlegt von Amerigo Gassaway. Und er hat das Ganze auch gekreuzt mit den Raps von den texanischen Hip-Hop-Urvätern von den Underground Kings. Der amerikanische Bootlegger Amerigo Gassaway hat nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, nein, er macht auch ungewöhnliche Musik. In diesem Fall könnte man sagen, er führt zusammen, was zusammengehört, aber ohne ihn hätten wir das nicht gewusst. Der Mashup ist aber auch ein Abschiedsgeschenk an BB King, der diese Erde zusammen mit seiner Gitarre Lucille im Mai 2015 verlassen hat. Wie jedes Jahr hat die Funkhaus Europa Musikredaktion auch 2015 die persönlichen Highlights des Jahres veröffentlicht. Auf funkhauseuropa.de können Sie das nachlesen. Und unser Musikchef Francis Gay hat eine Frau live erlebt, die hier noch ziemlich unbekannt ist und die ihn ganz schwer begeistert hat. Elida Almeida. Die kapverdische Sängerin ist erst 22 Jahre alt, wird aber bereits gefeiert als legitime Nachfolgerin von Cesaria Evora. Und wenn man sich diesen Song hier anhört, dann versteht man auch, warum. Elida Almeida, Mar Sagrado. Faca ferida dentro em a pé. Então já mudo dentro de mim. Se ponta veu o cantiga chão. Nem grinalda que servisse do. Quero chintar tudo aquele mês. Deixou um jamungo dentro de mim. Espera amanhã pra nunca mais. Asak Mabul aus Belgien, remixed von Krikor. Der Remix ist gerade erschienen und das Stück gab es von mir zu Neujahr. Nicht nur, weil es so schön ist, sondern auch, weil der Songtitel gut ist gegen einen dicken Brummschädel. Es heißt Saure Gurke, dieses Stück. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber vielleicht hat es ja geholfen. Mayama bekennt jetzt in Funkhaus Europa, dass sie zwei große Lieben hat. J'ai deux amours. On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays est Paris, par eux toujours, mon cœur est ravi, la savane est belle. Tout entier, le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays. Sa vanne est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir. Liebevoll und mit Reggae-Beat, wie Mariama dieses Chanson covert. J'ai deux amours in Funkhaus Europa. Josephine Baker war die erste, die es gesungen hat. Und das ist schon 85 Jahre her. 1930 war das. J'ai deux amours, eine Liebeserklärung, eine doppelte Liebeserklärung an die eigene Heimat. Ein Land also, das auch für viele Bewohner von Frankreich und Paris weit weg liegt. Im Fall von Mariama ist es zum Beispiel Sierra Leone und an Paris, die Stadt, die zur zweiten Heimat wurde, auch für Mariama. Paris, wenn uns alle etwas tief bewegt hat im vergangenen Jahr, dann sind es ja die Wunden, die der Welt geschlagen wurden durch die Attentate und die vielen Toten in Ankara, in Beirut, in Paris, in Bamako und. Und irgendwie steht Paris stellvertretend für alle anderen Orte, an denen Schreckliches geschehen ist. Und ein Song, der wurde deshalb von den Menschen in Paris, aber nicht nur in Paris, nach den Anschlägen immer wieder gesungen. Das ist Sous le ciel de Paris, ein typischer Funkhaus Europa Supersong. T'as compris, mon chéri? Bon, je t'embrasse. Bon appétit. Ein Tag aus dem Leben der Metropole Paris mit kleinen und großen Dramen. Hoffnungen, Enttäuschungen und tragische Schicksale. 1951 erzählt im episodenhaften Kultfilm Sous le ciel de Paris, unter dem Himmel von Paris, von Julien Duvivier. Sous le ciel de Paris, en voler une chanson. Jean Bretonnier singt in Sous le ciel de Paris über das quirlige Leben an der Seine. Frankreich hat damit eine neue Hymne, gültig bis heute. Die Musette als Pariser Pulsschlag. Herausragende Songs verdienen herausragende Interpreten. In diesem Fall heißen sie Edith Piaf, Yves Montand oder Juliette Gréco. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Es spielt die Hoffnung mit der Verzweiflung ein Spiel. Der Spatz von Avignon singt auf Deutsch. Das Duo Mieke und Bart Kael auf Holländisch. Und Anita Lindblom versucht es auf Schwedisch. Dann im Overflut, Anlass in Kolonie. Das Orchester Alfons Bauer entführt den Himmel von Paris in die Alpen. Mit Akkordeon und Zither. Ashkai les Déserteurs spazieren über die Rue de la Madeleine mit ihren maghrebinischen Freunden. Und Pop-Elfe Sass zeigt dem Spanier Pablo Alborán Notre Dame. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu. Fremde, aufgepasst. In Paris liegt Liebe in der Luft. Oder was meinst du, Sam Cooke? Stranger beware, there's love in the air. Under Paris skies. Watch what you do, the same thing can happen to you. US-Entertainer Andy Williams winkt mit einem ganzen Orchester unter dem Pariser Himmelszelt. Und Jazzlegende Duke Ellington ruft gleich hinterher. Sous le ciel de Paris hat sich durch die ganze Welt gespielt und zeigt, Paris ist mehr als eine Stadt. Paris ist ein Lebensgefühl. Die Freiheit spielt das Lied von Paris, heute lauter denn je. Watch what you do, the same thing can happen to you. Sous le ciel de Paris, ein Funkhaus Europa super Song. Mehr dieser unsterblichen Songs gibt's auf funkhauseuropa.de und da können Sie auch ganz viel über Edith Piaf lesen und hören. Am 19.12. wäre der 100. Geburtstag der legendären Pariserin gewesen. Den haben wir in Funkhaus Europa gebührend gefeiert. Und jetzt nochmal von vorne, das Chanson, das diese besondere Stadt so wunderbar beschreibt. Edith Piaf, Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit. Au ciel de Paris, sous Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Das hätte jetzt auch noch ein bisschen so weitergehen können. Simba, der Cantautore aus Savona mit dieser Stimme wie ein angetrunkener Bär und seine Band Alma Libre in Funkhaus Europa. Sie haben den Bossa Nova Klassiker Aguas de Marzo von Antonio Carlos Jobim gecovert. Im Italienischen heißt der Song dann Pioggia di Marzo, der Regen im März. Funkhaus Europa Indigo am 1. Januar bis 16 Uhr. Und wahrscheinlich haben viele heute ja nicht so viel Energie. Aber morgen ist ein neuer Tag und da könnten Sie doch tanzen gehen. Ich habe Freikarten für Global Player, den Funkhaus Europa Club, morgen Abend in Krefeld. Und da legen auf DJ Da Ferva und Rocky Marciano. Wer dahin möchte, ruft unsere Hotline an 0221 567 89 777 für Global Player, morgen Abend in Krefeld. 0221 567 89 777. Und ich habe hier Musik von Rocky Marciano. Funkhaus Europa Indigo, Rocky Marciano, morgen Abend bei Global Player in Krefeld. Und jetzt weint ein Mann seiner Mutter nach und er tut das so, dass einem die Knie weich werden. Charles Bradley, Changes. Die Originalversion stammt von einem ganz anderen Musikplaneten, von den Godfathers of Heavy Metal, von Black Sabbath. Ein Blick in die Zukunft, im April dann das neue Album von Charles Bradley. I feel Thank you. John Coltrane, Naima im Funkhaus Europa. Es ist 2:04. Eigentlich wäre Indigo jetzt gleich zu Ende. Aber so als Start ins neue Jahr gibt's eine Zusatzportion Musik von mir. Ich bin Anna-Bianca Krause und ich habe noch Songs für 2 weitere Stunden dabei. Deshalb bin ich nach den Nachrichten gleich wieder da. Es ist immer Samstagnacht. Sabato, wehr dich nicht, du musst tanzen. Sono Lorenzo Jovanotti. Nach Turin, Rimini und Rom kommt Jovanotti für ein einziges Konzert zu uns. Zieh den Glitzerfummel an oder deine Basecap und dann rein ins volle Leben. Energia, amore. Wir sind Italien und Jovanotti gibt alles. Am 14. Januar in Düsseldorf. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Braccio, ci vediamo in Germania. Ciao ragazzi. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 14 Uhr mit Falco Puppe. Guten Tag. Nach Terrorwarnung in München, Polizei fährt Einsatz zurück. Im Zeichen der Flüchtlingskrise, Niederlande übernehmen EU-Ratspräsidentschaft und Peter Preutz gegen Severin Freund. K.O.-Duell bei Skispringen in Garmisch beginnt. Nach den Terrorwarnungen in München hat sich die Aufregung etwas gelegt. Bayerns Innenminister Herrmann sagt, die Anschlagsgefahr sei nicht mehr konkret. Aus München Irene Essmann. Das heißt, die Terrorbedrohung ist nun wieder so einzuschätzen wie vor den Hinweisen von Silvester, als die Behörden von den detaillierten Anschlagsplänen für München erfuhren. Entsprechend wurde die Polizeipräsenz am Hauptbahnhof und am Bahnhof im Stadtteil Pasing inzwischen etwas heruntergefahren. Nach wie vor aber ist die Polizei in der Stadt präsent. An der Überprüfung der 5 bis 7 genannten potenziellen Attentäter wird nach Angaben des Innenministers und des Münchner Polizeipräsidenten Hubertus Andre mit Hochdruck gearbeitet. Sie sollen aus dem Einflussgebiet des IS, aus Syrien oder dem Irak kommen. Allerdings wisse man bislang noch nicht, ob es die als Verdächtige genannten 5 bis 7 Personen auch wirklich gäbe, so der Polizeipräsident. Wegen der Gefahr von Anschlägen galten in der Silvesternacht in vielen europäischen Großstädten strengere Sicherheitsmaßnahmen. In Berlin feierten den Jahreswechsel hunderttausende Menschen am Brandenburger Tor. Dort durften die Besucher keine Taschen und keine Rucksäcke mitbringen. In Brüssel wurde das traditionelle Silvesterfeuerwerk wegen Terrordrohungen abgesagt. Auch in Paris fiel es aus. In Moskau blieb der berühmte Rote Platz in der Silvesternacht erstmals für die Öffentlichkeit geschlossen. In New York nahmen die Behörden einen 25-Jährigen fest, der offenbar einen Anschlag geplant hatte. In Dubai ist die Ursache für das Feuer in einem Luxushotel mit 16 Toten weiterhin unklar. Das geplante Silvesterfeuerwerk in der Nähe fand dennoch wie geplant statt. Die Europäische Union wird stark auf die Probe gestellt. Das steht in einem Grundsatzpapier der niederländischen Regierung. Sie übernimmt heute von Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft. Ganz oben auf die Liste für die nächsten 6 Monate setzen die Niederlande die Flüchtlingskrise. Bei diesem Thema gibt es tiefe Gräben in Europa. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak. Der Terrorismus, die Flüchtlingskrise, dazu die Austrittsgelüste der Briten. Die Baustellen in der EU sind so groß, dass die Niederlande vor allzu hohen Erwartungen an ihren Ratsvorsitz warnen. Wir werden diese Probleme nicht auf die Schnelle lösen, sagt Premier Mark Rutte, der im kommenden Halbjahr aber auf mehr Effizienz hofft. Die Beschlüsse, die wir fassen, sind gut, so der rechtsliberale Politiker. Es hapert aber mit der Umsetzung. Rutte fordert daher mehr Solidarität innerhalb der EU und eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf alle Mitgliedsländer. Weitere Prioritäten des niederländischen EU-Vorsitzes sind die Stärkung des internen Marktes, die Schaffung von Arbeitsplätzen und ein solider Euro. Auf der Autobahn 33 in Ostwestfalen hat es am frühen Morgen eine Massenkarambolage gegeben. Ein Mann kam ums Leben, 66 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. In den Unfall bei Paderborn waren 24 Autos verwickelt. Laut Polizei war plötzlich eine dichte Nebelwand aufgezogen. Zweiter Wettbewerb bei der Vierschanzentournee. Die Skispringer machen jetzt Station in Garmisch-Partenkirchen. Das Auftaktspringen in Oberstdorf hatte Severin Freund gewonnen. In Garmisch hat er die Qualifikation ausgelassen. Die gewann gestern der Slowene Peter Preutz. Jetzt kommt es zum Schanzen-Showdown. Edgar Endres. Es ist wie immer ein kurzes Anstoßen ins neue Jahr gewesen, denn Severin Freund weiß, dass die Chance, weiter vorne zu bleiben, hervorragend ist, obwohl gestern Peter Preutz als Qualisieger prima in Schuss war. Doch auch Freund spielt mit allen Tricks. Mal die Quali auslassen und dann im K.O.-Duell auf Preutz zu treffen, macht nur einer, der richtig viel Selbstvertrauen hat. Freuen werden sich vor allem die 20.000 Zuschauer, die für ein volles Haus sorgen. Denn das direkte Duell dürfte schon am Neujahrstag alle elektrisieren. Und das Wetter am Nachmittag. Teils freundlich, teils bewölkt und meist trocken. Höchstwerte im Osten Deutschlands um 4, sonst um 7 Grad. Morgen im Osten freundlicher, aber leichter Frost und sehr kalter Wind. Im Westen und Nordwesten morgen bewölkt und meist trocken. Maximal 4 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten mit Falco Puppe. Funkhaus Europa. Europa. Indigo. Und Indigo mit mir, ich bin Anna-Bianca Krause. Buongiorno und gutes neues Jahr, falls Sie gerade erst aufgestanden sind oder gerade erst eingeschaltet haben. Tag, Tag. lampo sotto un cielo azzurro ci riconoscerà. Steht auf James Bond Soundtracks und auf Ska und irgendwie hört man beides immer raus, wenn er singt Giuliano Palma aus Mailand oder Lo Sai. Funkhaus Europa Indigo heute bis 16 Uhr an Neujahr. Immer wieder fallen mir zurzeit Songs in die Hände, die so gut passen zur aktuellen Lage, obwohl sie nicht erst jetzt gerade geschrieben wurden. Männer wollen Spaß haben und gerne mit einem geladenen Gewehr spielen. Das reimt sich leider im Deutschen nicht so gut wie im Englischen. Sarah Jane Morris, Men Just Wanna Have Fun. Unbedingt auch das Video anschauen. Well, boy, this woman giving me one set of pressure here. All I hear about is French letter, all kind of thing. Well, I'm finding it hard to relate. Why you always need to dictate? Yes, I'm finding it hard to relate. 'Cause you always need to dictate. It's like you want control of the way that we mate. One day it will all be too late. They say it's eating sweeties with the wrappers on. When you look for them, they are gone. Oh, men just want to have fun. Men love to play with a loaded gun. Shoot all the barrels and done. When you hold up a condom, just watch them run. Yes, they say they want to be free, in control. They prefer to be riding bareback wild and free. Wild with as many free partners as fish in the sea. Boy, you mean. See what I tell you? This girl has given me good pressure. Well, I strive and I try to create. I'm hoping I can educate. Wisdom and love over greed wrapped in hate is the message to contemplate. And if you still want control of the way that we mate, you're always too soon, never too late. You say you're eating sweeties with the rattles sun. When I look for you, you are gone. Yes, men just want to have fun. Love to play with unloaded gun. Shoot off all barrels and done. You show them a condom, they start to run. I'm gone. Say they want to be free. Yeah, man. In control, like they like to be. All bareback like Geronimo. Riding the storm from long, long ago. See all this wild Indian energy here? You're listening to them, you know? Well, I'm praying to you, this message is clear. Without prejudice and no fear. People, won't you take this advice to heart and make it a world where we all take part? You still have control of the way that we mate. You play with a heart wrapped in constraint. And when you taste the sweet tea for true, when I look at you, it's going to be you. Yes, men can still have their fun, even with a loaded gun. Don't shoot all your barrels and done. Take your time when you're having fun. And if you really want to be free and in control, like you like to be, wear a jacket, suit and tie. So when the time comes, you don't have to cry. Like the spoilers say, I want to fall. I prefer to call this thing French letter here. Because you see, I like a wild Indian. I'm wild and free. Wild and wassy. Boy, when that time comes, I do want to have. So I'm gonna wear my jacket, my suit, and my tie. Like them fellas from the Congo, they call them sappers. Smart people. So join them. They go kaiso, kaiso, right here. This protection never hurt nobody, you know. Hey, Tony. Where's that? My brother Henry over there. And we only don't pay with that little thing that we have down there. Martin, Martin, what do you think? Funkhaus Europa. Oh, bogujire no io oitai home ai duna ho soli mewe tunu na joeli bem ho mewe tumbuna do ai duna ho soli mewe tunu na joeli. Zuerst singt nur diese Gitarre und wie sie singt. Und dann kommt die Stimme von Lohento Esquil dazu. Und ich habe lange suchen müssen, um überhaupt herauszufinden, wie der Mann heißt, der so schön singt in diesem Song des Orchestre Polyrythmo de Cotonou aus Benin. Ich glaube, das ist einer der schönsten Songs, die ich je gehört habe. Lohento Esquil, eine der großen Stimmen Benins in Funkhaus Europa. 2006 ist er gestorben und es gibt wirklich nicht viele Aufnahmen mit ihm. Auf iTunes auch nur ganz wenig. Aber ich habe im Netz ein bisschen gestöbert und was gefunden. Und einen Song gibt es deshalb noch bei mir in Indigo. Wir haben ja heute Zeit und steigen jetzt tief hinab in die Vergangenheit. Es kratzt. Es ist eine ganz alte Vinylaufnahme, aber ganz großartig. Polyrythmo und Lohento Esquil, Guanteque Campesino, eine westafrikanische Rumba. Ay, Guanteque, ay, Guanteque. Ay, Guateque, guie canto para sora somar, molo cambi masaka. A gozar, señor bailar con el polirito. Ay, Guateque del Morío Bel, compadre Guanguacó. Ay, Guateque del Morío Bel, compadre Guanguacó. Y esperamos. ya ver azul, bailar es un mujer que no cualquiera la siquiera. Venga, la mengue porte que no rogo para el ver que si será la balanchera. Y el cante para sola su mai, moro cambie más acá. Y el cante para sola su mai, moro cambie más acá. Caballero, a gozar. Del Borío Bel, compadre Juan Guaco. Ay, guateque del Borío Bel, compadre Juan Guaco. Y apela muy elegante, apéngame que besí. Y luego del Borío Bel, besando de tu aguaco. Y el cante para sola su mai, moro cambi más acá. Y el cante para sola su mai, moro cambi más acá. Pablo, papi, su calendar. Cherque, hoy luce su guayabera azul, hoy la resur mucherque, o guajira la sillera, mengue la mengue parte que, o rogolo para el ver que, si se la era balanchera. Si le canto para sola su mai, moro cambi más acá, y le canto para sola su mai, moro cambi más acá. Polirhythmo und Lohento Esquil Guanteque Campesino, eine Aufnahme aus Benin aus dem Jahr 1972. Meine Güte, ist das schon lange her. Wenn Sie sich das jetzt nicht merken wollen, der Song und die Band, sie stehen auf der Playlist funkhauseuropa.de. Klicken Sie auf die Indigo-Seite, dort steht alles, was Sie hören. Ich habe die Liste mit den Songs für Sie hochgeladen, funkhauseuropa.de. Und das ist auch genau die Adresse, die Sie brauchen, wenn Sie jetzt bei der Verlosung mitmachen wollen. Es geht heute um den Sampler Le Tour 8, einen Sampler mit lauter jungen französischen Chansons. Hier ist eines. Comme un grain de sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. J'suis poussière. Si je m'envole un matin, je retourne à la terre. Je m'en vais et je viens. Je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Aus den Pyrenäen die Band Boulevard Désert, Emmène-moi. Sie mischen dem Chanson Ska, Latin, Reggae, Rock und Balkan unter. Le Tour 8, eine Compilation mit 22 Songs aus Frankreich, verlose ich hier und jetzt über funkhauseuropa.de, über unsere Website. Darüber können Sie mir eine Mail schicken. In die muss eigentlich nur Ihre Adresse rein. Und dann können Sie die abschicken, funkhauseuropa.de. 22 Songs, habe ich gesagt. Da ist Nouvelle Chanson dabei und French Pop, Hip-Hop und French Reggae, elektronische Songs und French Folk. Und die wunderbaren Moussouti et les Jovens aus Marseille. À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot. Rien qu'un oiseau qui me surveille, je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuages, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vent et d'odeur du rivage. Dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y peux rien, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener au pays des collègues. À l'encre bleue Baiser de Marseille, die Band Musuté les Jovens in Funkhaus Europa. Sie singen oft auf Okzitanisch, deshalb versteht man dann, wenn man Französisch kann, auch nur manches. Aber diesmal haben sie auf Französisch gesungen. Jetzt haben Sie ja schon allein beim Hören von zwei Chansons festgestellt, wie unterschiedlich die Songs auf dem Sampler Le Tour 8 sind. Das ist ein guter Querschnitt durch die aktuelle französische Musik. Vieles eher partytauglich als zurückgelehnt. Sie können Le Tour 8 gewinnen. Am 8. Januar erscheint der Sampler, aber bei mir gibt's Le Tour 8 schon heute. funkhauseuropa.de, da gibt's den Mailkontakt funkhauseuropa.de. Eine Mail mit Ihrer Adresse an mich. Und keine Angst, man braucht kein Französisch zu können, um diese Songs gut zu finden. Viel Glück, bonne chance. Bossa Cucanova. Cariocchi. Eu digo adeus ao boogie-woogie, ao woogie-boogie e ao swing também. Chega de rocks, fox, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu quero samba feito só pra mim. Eu tô chegando, tô chegando. América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Chega de rocks, fox, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra só pra mim. O samba mandou me chamar. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar. Adeus ao boogie, o gal, o gui-boogie, ao swing também. Chega de rocks, fox, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim. Chega de lights, see your rights, see the fights, good nights. Isso não está mais pra mim. You're dancing, feet there. Ich bekenne, obwohl kurz, es ist meine Lieblingsversion von Bob Marleys Sun is Shining, gesungen von Lissy Mercier-Desclous. Und zwar schon Anfang der 80er hat sie das aufgenommen. Funkhaus Europa Indigo, jetzt das Original, höchst selbst. Bob Marley, wahrscheinlich in diesem Fall auch deshalb so slow, so zurückgelehnt und Tempo gedrosselt, weil er vorher ein bisschen am Gras genascht hat. Bob Marley, Mellow Mood. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. 'Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Mellow mood has got me. Rock me, 'cause I've got love, darling. Love, sweet love, darling. Quiet as the night, please turn off your light. I'll play que te viera, solo un abrazo pa' sentirte. Quiero darte el cielo y quiero darte más. No necesitamos nada más. Ya nos dimos todo lo que pudo dar. Cuando entregamos el corazón, esa noche oscura hasta el final. Yo te di toda la vida, se fue corriendo y no volvió más. Yo te di toda la vida, se fue corriendo y no volvió más. Yo te di toda la vida, me fui corriendo y no volví más. Yo te di toda la vida, me fui corriendo y no volví más. Ay, me fui. Da wurde gleich zweimal gepfiffen. Erst war es Mocky und dann Bomba Estéreo to my love. Pfeifen hat irgendwie etwas Gefühlvolles. Funkhaus Europa Indigo, von mir gibt's heute ausnahmsweise bis vier zurückgelehnte Musik und einer passt da besonders gut hin. Er heißt Lace, aber genannt wird er Kanadas Sad Boy. Er ist in Pakistan geboren, lebt in Ontario und hat eine ganz besonders melancholische, weiche Art zu rappen. Man kann es auch singen nennen. Für mich war er jedenfalls eine Entdeckung. Lace, Sometimes. Like space. I want you more when you're going away. I want you more when you're going away. I want you more when you're in this bed. Fuck with the kid, fuck with the kid. I got the drugs and you know what it is. I got the plugs, I can give you the biz. No, you don't trust, but fuck it, get hit. Biting the lip, pouring the fifth. Hoes in the wet, just don't know what it is. We the drugs and no one did. We the drugs and no one did. So, come around late, covered in lace. Covered on chase, baby. Come around late, covered in lace, covered on 2 a.m. in downtown, girl. Where you touching down, down, girl? Who's got her you found, down, girl? Who got you that calm down, girl? I'm riding, riding, riding, feeling so long. I hate to admit it, but I know that I ain't your own. Cause you want me changing the song, you know that I won't. Just come around sometimes. Just come around sometimes. Just come around sometimes. Drug money, drink money, don't know what it is. Honey, I just wanna blow it on you. Mace to the floors, can't blink for like 4 hours. Couple drinks and we bounce to the club. To the sink with the blood in the tub. When we fuck, is it love, is it lust? I don't know if it's a feeling I could trust. Maybe I'm tripping on the buzz, but I ain't got time here to waste. Keep up with my pace. Tell him what my name is, tell her to his face. Let her know it's lace. I don't got a fuck to give on no way. Just come around late, covered in lace. Cover no chase, baby. Come around late, covered in lace. Cover no chase. 2 a.m. in downtown, girl. Where you touching ground? You that calm down, girl. I'm riding, I'm riding, I'm riding, feeling so warm. I hate to admit it, but I know that I ain't your own. Cause you want me changing the song, you know that I won't be. Baby, I know what you think you are. Just come around sometimes. Just come around sometimes. Just come around sometimes. come around sometimes. Funkhaus. Funk aus Europa. Kennt man doch sofort, oder? Ennio Morricone, er hat die Musik gemacht für den neuen Tarantino-Film für The Hateful Eight, der Ende Januar ins Kino kommt. Demnächst mehr davon. Es ist eine Western-Parodie, aber eben doch ein Western. So, ein Song geht noch, dann gibt's erstmal die Funkhaus Europa-Nachrichten. Buddy Buchsbaum will ballastlos werden. Ich bin Anna-Bianca Krause, bis gleich. Schicht im Schacht, das Licht geht aus. Ich hab Feierabend, und will nach Haus, Haus, Haus. Es pisst, Mist, ich muss nächste raus. Auch das noch, der Bus ist abgeraucht. Ich bin vom ganzen Tag geschlaucht, hab nix im Bauch und lauf und lauf. Ich lass mir nicht den Tag versauen, es geht noch schlimmer, warum bin ich down? Verdammt, was zieht mich runter? Vielleicht hab ich noch zu viel Ballast an Bord. Scheiß drauf, ich lehn mich vor. Ich bin sonst unkaputtbar. Doch ich hab noch kein Gramm verloren. Egal, mein Lächeln ist angeboren. In meiner Butze ist es arschkalt, ich klitsch nass vom Spaziergang durch die Altstadt. Ich brauch erstmal ein kochendes, heißes Bad, war ja klar, der Boiler ist im Arsch. Ach egal, ich lass mir meinen Tag doch nicht mies machen. Vielleicht liegen ja 6 richtige im Briefkasten. Mal gucken, ob das Glück auf meiner Seite ist. Das Ding ist bloß, der Schlüssel liegt noch auf dem Tisch. Ich steh vor meiner Tür, hab mich ausgesperrt. Scheiße, der Nudeltopf steht auf dem Herd. Ich lass mir nicht den Tag versauen. Es geht noch schlimmer, warum bin ich da? Verdammt, was zieht mich runter? Vielleicht hab ich noch zu viel Ballast an Bord. Scheiß drauf, ich lehn mich vor. Ich bin sonst unkaputtbar. Doch ich hab noch kein Gramm verloren. Egal, mein Lächeln ist angeboren. Im Bademantel klingel ich beim Nachbaralarm und zünd mir meine Fluppe an. Verdammt, ich steck fest im dunklen Gang, taste mich langsam vor an der verschmutzten Wand. Ach egal, ich setz mich erstmal an den Treppenrand. Der Splitter in der Hand fühlt sich ätzend an. Ich glaub es nicht, was ist als nächstes dran? Was auseinanderbricht und ich dann wieder kleben kann. Ich hab ein dickes Fell gekriegt. Wenn etwas wehtut, dann merk ich's nicht. Ich lass mir nicht den Tag versauen. Es geht noch schlimmer, warum bin ich da? Und mehr Dampf als Gazprom. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum Kompott. Das Kompott-Kollektiv bringt russische Partykompetenz nach Köln. Im Januar, noch im alten russischen Jahr mit Väterchen Frost, seinen Enkeln und anderen seltsamen Gestalten. Und DJ Kilo Kilo aus Novi Sad. Funkhaus Europa präsentiert Kompott mit DJ Kilo Kilo. Am 9. Januar im Stadtgarten in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 15 Uhr mit Falko Puppe. Guten Tag. Nach Terrorwarnung in München, Polizei fährt Einsatz zurück. Gewalt in Nahost, zwei Menschen sterben bei Anschlag in Tel Aviv und Neujahrsmesse des Papstes. Franziskus fordert solidarischen Kampf gegen Krieg und Gewalt. Nach der Terrorwarnung in München hat sich die Aufregung etwas gelegt. Bayerns Innenminister Herrmann sagt, die Anschlagsgefahr sei nicht mehr konkret. Aus München, Irene Essmann. Das heißt, die Terrorbedrohung ist nun wieder so einzuschätzen wie vor den Hinweisen von Silvester, als die Behörden von den detaillierten Anschlagsplänen für München erfuhren. Entsprechend wurde die Polizeipräsenz am Hauptbahnhof und am Bahnhof im Stadtteil Pasing inzwischen etwas heruntergefahren. Nach wie vor aber ist die Polizei in der Stadt präsent. An der Überprüfung der 5 bis 7 genannten potenziellen Attentäter wird nach Angaben des Innenministers und des Münchner Polizeipräsidenten Hubertus Andre mit Hochdruck gearbeitet. Sie sollen aus dem Einflussgebiet des IS, aus Syrien oder dem Irak kommen. Allerdings wisse man bislang noch nicht, ob es die als Verdächtige genannten 5 bis 7 Personen auch wirklich gäbe, so der Polizeipräsident. Ein Unbekannter hat im Zentrum von Tel Aviv auf Menschen in einer Bar geschossen. Bei dem Anschlag am Nachmittag wurden laut israelischen Medien 2 Menschen getötet und 6 weitere verletzt. Spezialeinheiten suchten anschließend nach dem flüchtigen Täter. Die Europäische Union wird stark auf die Probe gestellt. Das steht in einem Grundsatzpapier der niederländischen Regierung. Sie übernimmt heute von Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft. Ganz oben auf die Liste für die nächsten 6 Monate setzen die Niederlande die Flüchtlingskrise. Bei diesem Thema gibt es tiefe Gräben in Europa. Aus Den Haag, Ludger Kazmierczak. Der Terrorismus, die Flüchtlingskrise, dazu die Austrittsgelüste der Briten. Die Baustellen in der EU sind so groß, dass die Niederlande vor allzu hohen Erwartungen an ihren Ratsvorsitz warnen. Wir werden diese Probleme nicht auf die Schnelle lösen, sagt Premier Mark Rutte, der im kommenden Halbjahr aber auf mehr Effizienz hofft. Die Beschlüsse, die wir fassen, sind gut, so der rechtsliberale Politiker. Es hapert aber mit der Umsetzung. Rutte fordert daher mehr Solidarität innerhalb der EU und eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf alle Mitgliedsländer. Weitere Prioritäten des niederländischen EU-Vorsitzes sind die Stärkung des internen Marktes, die Schaffung von Arbeitsplätzen und ein solider Euro. Papst Franziskus hat zu mehr Solidarität und Miteinander im Kampf gegen Kriege, Gewalt und Terror aufgerufen. Ist er nötig, die Gleichgültigkeit zu überwinden, die die Solidarität vereitelt, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei der Neujahrsmesse im Petersdom. Anschließend sprach er zu tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz. Aus Rom, Nikolaus Nützel. Franziskus erneuerte auch seinen Aufruf, eine Welt aufzubauen, in der nicht nur jeder Mensch, sondern jedes Geschöpf in Frieden leben könne. Auch die Neujahrsmesse und die vorangegangenen Silvesterfeiern in Rom waren überschattet von Befürchtungen, dass ein terroristischer Anschlag verübt werden könnte. Die Zahl der Gläubigen, die im Dezember an öffentlichen Veranstaltungen des Papstes teilgenommen haben, ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 30% gesunken. Dahinter stünden sicher auch Sorgen um die Sicherheit, erklärte der Vatikansprecher Federico Lombardi. Allerdings seien die gesunkenen Besucherzahlen auch eine Normalisierung nach 2 Jahren mit einem außergewöhnlich hohen Zustrom von Gläubigen in den Vatikan, hieß es. Und das Wetter am Nachmittag. Teils freundlich, teils bewölkt und meist trocken. Höchstwert im Osten Deutschlands um 4, sonst um 7 Grad. Morgen im Osten freundlicher, aber leichter Frost und sehr kalter Wind. Im Westen und Nordwesten morgen bewölkt und meist trocken. Bei maximal 4 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten mit Falco Huppe. Funkhause. Ja, Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Indigo. Und weil heute so ein besonderer Tag ist, gibt's Indigo bis 16 Uhr und nicht wie sonst am Sonntag nur bis 12. Ich bin Anna-Bianca Krause. Bonjour und gutes neues Jahr. All we know, how we know. I hardly sleep, I hardly breathe. I stay inside, I hardly leave. How you know, how's your wife? You watch TV, you think it's life. Such a sin, how you been? Go down south and move the house. Where's my friends? Where's it end? Life's a test, cause we know it ends. I watch you fall down any day. I watch you fall down anyway. I feel you breathing as they talk. I feel you leaving as they walk. I watch you fall down any day. I watch you fall down anyway. I feel you breathing as they talk. I feel you. though. Now you know he's upside and then we go to ride on through till it ends. To rely on friends, navigate the ends. It's only you, it's only true. See the truth in the joy of you. Guess we're lonely then. Count to ten. Go around the world and we're back again. I watch you fall down any day. I watch you fall now anyway. I feel him breathing as I talk. I feel him leaving as I walk. I watch him fall down any day. I watch him fall now anyway. I feel him breathing as I talk. I feel him leaving as I walk. Song von Tricky in Funkhaus Europa, How's Your Life? Hoffentlich gut, das neue Jahr kann ja nur besser werden, als das alte war. Am 22. Januar kommt Skilled Mechanics raus. Das ist das neue Album von Tricky und gearbeitet daran hat er in Berlin-Neukölln. Da lebt er nämlich seit etwa einem Jahr. Und seit ich das weiß, gucke ich mir die Leute um mich herum immer sehr genau an. Vielleicht begegne ich ihm ja mal. Tricky ist schließlich einer meiner Musikheroes. Funkhaus Europa Indigo, 1. Januar. Beim Blick ins neue Jahr die Frage, que será? Gestellt von Wax Taylor und seinem Phonovision Symphonic Orchestra. Oh, they're here. Are we ready? As ready as we'll ever be. Set off. Funkhaus Europa. Europa. Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va. Si t'en coûte de voir une route sans l'emprunter, va, on t'oubliera. On peut faire ça, mais pour l'heure, pour notre bonheur, soigne tes âmes, Dieu, tu veux. Il n'y a rien pour une fête ici, seulement le beau geste, seulement. gibt Momente, da denkt man, jetzt schläft er gleich ein beim Singen. Aber es hat natürlich was, dass seine Chansons so abgespeckt sind, fast nackt und die Musik sich ja auch nur in homöopathischen Wellen bewegt. Ein Trance-Chanson von Bertrand Bellin in Funkhaus Europa. Le mot juste, das richtige Wort. Und mit richtigen Worten kennt er sich aus. Bellin ist Schriftsteller, Schauspieler und Chansonsänger und ein Dandy, das auch. Im Oktober des letzten Jahres ist sein 5. Album Cap Waller erschienen. Das mit dem letzten Jahr muss man ja jetzt sagen, wenn es um 2015 geht. Jetzt steigen wir mit Jill Scott in einen roten Ballon und schweben durch den Nachmittag mit dem Song Jare Mico Fasola. Das klingt nach Lautmalerei und ist ihr beim Songschreiben so zugeflogen. Die Hand glitt nur so übers Papier und dann war plötzlich der Song da. Das hat sie erzählt. Jill Scott in Funkhaus Europa. Jare Mico Fasola. I would climb inside a red balloon floating towards the noon. For you, I would fly across the midnight sky, the stars and the moon. For you too. And on that flight, I devise a new way to say how much I love you. Tippy-tie, sad-a-tay, I'm still working on it, baby. Please forgive me. I think I'll try. How about gift for you, so I racked my mind on what it is now that I'm supposed to do. Jare Mico Fasola. It sounds like Jare Mico Fasola. Beautiful, sehr schön. Ja Rai, Miko Fa Sol La in Funkhaus Europa von Jill Scotts aktuellem Album Woman. Scott singt und schreibt seit jeher über Männer, über Beziehungen, über Essen und Kochen. Da steht die 43-Jährige nämlich drauf und das versteckt sie auch gar nicht, dass sie gerne kocht und gerne isst. An Weihnachten, wo also überall viel gekocht wird, das hatten wir ja gerade, da kam eine Studie raus, die behauptet, dass die Deutschen das Kochen verlernen. Ich weiß nicht, wen sie gefragt haben für diese Studie. Jedenfalls nicht die Indigo-Hörerinnen und Hörer. Die kochen nämlich ganz viel, während Indigo läuft. Das schreiben sie mir ja immer in den Mails. Und das klingt auch immer so, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich behaupte jetzt mal, wer Essen liebt, liebt auch Musik. Will mir irgendjemand widersprechen? Blik Bassi liebt auch beides. Musik sowieso, aber auch gutes Essen. La bonne bouffe, wie man in Frankreich sagt. Er steht auf frittierte Kochbananen, auf thailändische Küche und auf viele Gerichte aus seiner Heimat Kamerun. Blik Bassi. One Love in Funkhaus Europa. I've sold my lemon and the anti painting. One love. One love. I've told him I'm going to eat long. I've sold my lemon and the anti painting. One love. One love. Hat eine magische Stimme und magische Finger, wenn sie über die Gitarre gleiten. Blik Bassi, sein Album Akö ist für die Funkhaus Europa Musikredaktion eines der besten Alben aus dem gerade zu Ende gegangenen Jahr. Wenn Sie es noch nicht haben, dann schnellstens besorgen und alle anderen Musikhighlights aus 2015 können Sie sich anschauen, ebenfalls auf funkhauseuropa.de. Mit Lágrima Ríos und Gustavo Santolalla geht's jetzt zum Rio de la Plata. Sie war aus Uruguay, er ist aus Argentinien. Un cielo para los dos. Nadie puede darte más ternura. Nadie nunca, nadie más que yo. Porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. Porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi estrellita, muchas gracias por haberme dado su querer, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. Un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Other day do. Makume muda. Julie. Yeah. Yeah. Odon abo me dam. Odon if I'm in it. Odon in team and anti big mammy shame cheap. Odon in see my son. Odon a mammy ye. My tommy nippy diana mounty my wooing feet. Same pel. Bedo. Timmy diana wo. Brana yamba brako jambi sike diana so. Mini wu mi enuka. Yes, it be a minya wo fo. May ye be me be a me pay you manti minya kwa ju fo. Bomen komo de. Yanne mi anapa. Femano na so mi mona cheme wadopa. Timmy chico groom ANC bomeka. Intete ni pate ma phone is MKK. Julie saw me inside, then go grow now with me back. My winning coming, when I check it, when I'm go far. For me cop, for me any, I will pay. Me di me ni ato, for me be in the world, when I will say. Oh, don't you, mommy, did you, yeah, yeah. Oh, don't you, mommy, damn me, no. The train you have bought friends, soon I have paid my share, my way, why? In the other, yeah, who broke? Oh, they bright. Be in your hawk, come on, open up the door. We be the name hammer, but say we'll paint your hawk. Num champagne, that's what I'm at. Hold on, I'm here, I'm home for me 2 hours. Down, show me name, then I'm in shake. In some shame, me team, my main can I am ray. Follow me to paradise. I can see the future when I look into your eyes. Offer time, me be my offer time, me bends. Jimmy D, make you no listen to your friends. Kwame George, and Ran, I'm telling the sense. Yes, in Mema Subambasa, it depends. Lord, the famo to say glue. Wakoma ne pen, worry, me share the blue. True, my baby, you fine. Me share work our one time. Oh, don't ya, mommy, did you, yeah, yeah. Oh, don't ya, mommy, damn me, no. The train ya, boyfriend, soon I ya pay my share, my way, why? In the other, yeah, who broke? Oh, they bright. Oh, yeah, who broke? My indie down. Leider ausgeblendet, aber klasse Teamwork zwischen Ghanas Rapper Number One Sarkodie und einer Legende der ghanaischen Musik, dem Sänger Pat Thomas. Der Song ist von Sarkodies Album Mary und die zwei singen auf Twi. Das ist eine der Sprachen in Ghana. Ich verstehe natürlich kein Wort, aber ich finde Twi klingt gut. Man sollte es lernen. Zu Bra, dem Song, gibt's übrigens ein super schönes Schwarz-Weiß-Video mit den beiden. Pat Thomas und seine Kwashibu Area Band, das war mein Konzert-Highlight 2015. Und deshalb habe ich gedacht, wenn der aktuelle Stoff von Pat Thomas so gut ist, dann suche ich mal nach älteren Aufnahmen. Hier ist eine von 1991. Das Album dazu war damals Album des Jahres in Ghana. Sika ye moja, sika ye moja, Baby, I rap. Ricky Sukande. Sika ye moja. Sana sika ye moja. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul. Like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Mehr Melancholie und mehr Sentimentalität geht kaum. Adele, Million Years Ago in Indigo. Das steht auf der Playlist. Ich habe alle Songs schön hintereinander aufgelistet für Sie. Auf funkhauseuropa.de können Sie mitlesen, was läuft auf der Indigo-Seite funkhauseuropa.de. Wenn Sie heute keine Lust haben, rauszugehen und eh vorhaben, auf dem eigenen Sofa rumzuhängen, dann habe ich ein Konzert für Sie. Das kann man auch vom Sofa aus miterleben. Sergio Mendoza y la Orquesta. Heute Abend senden wir den Live-Mitschnitt aus dem Yucca in Köln. Da standen die Musiker aus Arizona Anfang Dezember auf der Bühne. Ab 23 Uhr in Funkhaus Europa. Sergio Mendoza y la Orquesta. Yeah. sehr verspielt, aber auch virtuos gespielt von Chassol. Christoph Chassol, für sein aktuelles Album Big Sun ist er nach Martinique gereist, dahin, wo seine Eltern herkamen. Und dort hat er auf der Insel Gespräche, Vögel, Gedichte, Songs von einheimischen Musikern aufgenommen, auf Muscheln gespielte und gepfiffene Melodien. Danach hat er dann alles verlangsamt oder beschleunigt, in Stücke zerlegt, mit Loops gearbeitet und dazu Piano gespielt, bis es so aufregend klingt wie auf dem Album. Und wir haben ein Konzert mit Chassol mitgeschnitten und senden es frei Haus am 4. Januar. Das ist am Montagabend ab 23 Uhr hier in Funk aus Europa. Aufregende Musik, das kann ich Ihnen versprechen. Indigo geht zu Ende, heute ausnahmsweise in der XL-Version, am Sonntag dann wieder im Normalformat von 12 bis 14 Uhr mit Musik für Ihren Late-Checkout. Es geht weiter nach den Funkhaus Europa-Nachrichten mit Nova. Ich bin Anna-Bianca Krause. Weiterhin guten Start ins neue Jahr. Ciao, bye bye, arrivederci. All right. Come together. Funkhaus Europa präsentiert die Emmy-Sitzung 2016. Sexy, Beastie, Loco, ziemlich Loco. Die Emmy-Sitzung 2016. Live dabei eine radikale Veganer-Gang, spanische Friedenstauben, schwebende Boote, Putins Lover und andere Spaßgranaten. Die Emmy-Sitzung. Bis 9. Februar im Bürgerhaus Stolberg in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.